Kapitel 5. Wenn ich sterbe, bringen Sie mich sicher in unsere Wohnung nach Wien. Dann liege ich im Wohnzimmer und rund um mich sind Kerzen. Unten vor dem Haus reden die Leute. Wie alt war sie denn? Erst 19. So jung. Warum ist sie gestorben? Sie hat sich umgebracht. Aus unglücklicher Liebe. Wissen Sie, ein Filou. Aber nein, sie war schwanger. Was für eine Schande. Es war ein Unfall. Sie ist vom Cimone gefallen. Auch Dorsdal kommt. Er sagt, schön war sie, die Else. Ich weiß es. Ich habe sie nackt gesehen. Mama kommt und küsst ihm die Hand. Warum tust du das, Mama? Ich habe einen Blumenkranz auf dem Kopf. Der ist von Paul. Ich stehe auf und schaue aus dem Fenster. Ein großer See ist da. Die Sonne scheint. Und das Hotel ist auch da. Sissy und Tante Emma schauen aus einem Fenster. Nackt, sagen sie. Nackt, nackt, nackt. Seht! Else ist nackt. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich bin nicht nackt. Ich muss zum Friedhof. Papa ist im Gefängnis und wir haben kein Geld. Ein Wagen ist zu teuer. Also gehe ich zu Fuß. Paul ist am Friedhof und Fred. Und auch der Filou. Sie sagen, hier ist dein Grab, Else. Ein schönes Grab. So schön wie du. Aber da sind gar keine Gräber. Das ist gar kein Friedhof. Das ist... Wo bin ich? Was ist passiert? Ich sitze ja noch immer auf der Bank im Wald. Habe ich geschlafen? Mir ist ganz kalt. Was habe ich geträumt? Ich war tot. Ja. Das war schön. Wenn ich tot bin, habe ich keine Sorgen. Ich muss nicht 30.000 Gulden verdienen. Ich muss nicht zurück ins Hotel zu Dorsdai. Ich muss nicht wissen, ob ich mich nackt zeige oder nicht. Ich will ihn nicht sehen. Ich will niemanden sehen. Ich will nicht zurück ins Hotel. Ich will aber auch nicht nach Wien. Nicht nach Hause zu Mama und Papa und Rudi. Nicht zu Fred, nicht zu Bertha. Ich will auf einem Schiff sein. Mitten im Meer. Nur das Wasser, die Sonne, der Wind und ich. Nein, ich bin nicht allein. Paul ist auch da und er legt seinen Arm um mich. Oder wir sind in einer Villa am Meer und liegen in der Sonne. Oder nein, es ist ein anderer junger Mann, ein Filou. Jeden Tag ein anderer. Mama und Papa, ihr habt es so gewollt. Nach Dorsdai bin ich kein gutes Mädchen mehr. Dann ist alles egal. Es ist schon fast dunkel. Ich muss zurück. Im Hotel hat jetzt sicher schon das Diner begonnen. Ich bin müde. So müde. Ich kann gar nicht um 12 zu Dorsdai gehen. Ich schlafe vorher ein. Wie es in Dorsdais Zimmer wohl aussieht. Sicher ist alles sehr elegant. Und es riecht ganz süß nach französischem Parfüm. Boah! Ich will da nicht hin. Ich gehe lieber in den Wald mit ihm. Dort ist die Luft frisch und der Mond scheint. Und danach nehme ich das Veronal und schlafe einfach ein. Wie viel Veronal braucht man eigentlich, wenn man nicht mehr aufwachen will. 6 Stück sind genug, glaube ich. Aber besser sind 10. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich bringe mich einmal um. Warum also nicht jetzt? Alle in unserer Familie bringen sich um. Papa bringt sich um, weil er ins Gefängnis muss. Rudi aus unglücklicher Liebe. Und Mama, weil alle anderen tot sind. Aber warum soll ich warten bis heute Nacht? Warum soll ich noch zu Dorstal gehen? Ich kann mich auch gleich umbringen. Dorstal darf dann meine nackte Leiche sehen. Er darf sie sogar eine halbe Stunde lang anschauen. Ich bin ja so freundlich. Und dann muss er Papa das Geld schicken. Wenn ich tot bin, bekommt Fred mein Tagebuch, Bertha das schwarze Kleid und Paul darf mich auf den Mund küssen. Aber ich mache es nicht. Ich habe zu viel Angst. Leider.